we built a bubble and let no one else in. We'll be staring in wonder as the angel falls, then being human will be a matter of course. Will be a matter of An Songs. So hieß 2016 das Album, was Moddi rausgebracht hat, der norwegische Singer-Songwriter. Lieder, die wegen ihrer politischen Anstößigkeit aus dem Verkehr gezogen wurden, für die Künstler bestraft oder sogar getötet wurden. Und 12 von diesen Songs hat Moddi ausgewählt, darunter eben auch dieses gehörte Stück A Matter of Habit aus Israel. 2012 hat der israelische Sänger Isha Ashdod ja kurzfristig eine Ausladung bekommen, sozusagen seinen Song live beim Armee Radio Galatz zu singen. Er war schon dabei, seine Gitarre zu stimmen. Die Begründung war, sein Lied über die Soldaten würden diese dämonisieren. Eines der Lieblingsstücke von Moddi auf dem Album und hier gehört bei MDR Kultur. MDR Kultur. Hörspiel. Und das widmen wir heute dem Schriftsteller Michail Bulgakov zu seinem 80. Todestag am morgigen 10. März mit einem Hörspiel nach seinem Theaterstück Die Kabale der Scheinheiligen, das 1980 vom Rundfunk der DDR in Kunstkopf-Stereophonie produziert wurde, weshalb Sie den kommenden knapp 80 Minuten möglichst unter Kopfhörern lauschen sollten. Für alle, denen das jetzt nicht möglich ist und denen Umgebungsgeräusche das Hörerlebnis erschweren. Dieses Hörspiel steht für 30 Tage in der ARD Audiothek und in unserem Kulturportal im Netz unter mdrkultur.de. Während Sie sich jetzt möglichst Ihre Kopfhörer schnappen und bevor es hier losgeht mit der Kabale der Scheinheiligen, noch ein paar Worte zu Michail Bulgakov, dem russischen Schriftsteller, der heute vor allem berühmt ist für seinen philosophisch-satirischen Gesellschaftsroman Meister und Margarita, an dem er ab 1928, also mehr als ein Jahrzehnt geschrieben hat, bis zu seinem Tod am 10. März 1940. Ja, selbst auf dem Krankenbett hat er seiner Frau noch die letzte Fassung diktiert. Veröffentlicht wurde er erstmals vor 30 Jahre später, stark zensiert. Und so reicht die Tragödie des Schriftstellers Bulgakov bis weit über seinen Tod hinaus, die in der Frage bestand, ob und welche Konzessionen ein Künstler machen kann und muss, um sich und das eigene Werk zu retten. Geboren wurde Bulgakov 1891 in Kiew, wo er Medizin studierte. Ab 1916 arbeitete er als Arzt in Militärkrankenhäusern, erlebte die Revolution und den Bürgerkrieg, schrieb Erzählungen und Feuilletons und ging 1921 nach Moskau, um dort als Schriftsteller zu leben. Sein Debütroman »Die Weiße Garde« wird hoch gelobt. Auch das danach entstandene Theaterstück »Tage des Turbin« steht über Jahre auf dem Spielplan. Doch sonst fährt immer wieder die Zensur dazwischen, werden Stücke nach wenigen Aufführungen abgesetzt oder von vornherein verboten. 1930 wendet sich Bulgakov in einem Brief an Stalin, er möge ihn ausreisen lassen, da seine Texte nicht veröffentlicht werden dürfen. Und so schrieb er, Zitat, »Man hat mir geraten, mein Fell zu färben. Ein dummer Rat. Ein Wolf, ob gefärbt oder geschoren, wird nie ein Pudel wie ein Pudel aussehen.« Stalin rief ihn an, wenige Tage nachdem sich der Dichter Majakowski eine Kugel ins Herz gejagt hatte, und Bulgakov schöpfte Hoffnung, dass Stalin sein erster Leser und Gesprächspartner werde, der ihn und sein Werk versteht, statt es zu verbieten. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt. Die Auseinandersetzung mit Stalin jedoch bleibt bis zu seinem letzten Buch Meister und Margarita ein Thema seines Werks. Nach dem Telefonat mit Stalin 1930 bekommt Bulgakov eine Anstellung in Stanislavskis Moskauer Künstlertheater. Hier wird dann über Jahre Bulgakovs Stück Die Kabale der Scheinheiligen geprobt und umgeschrieben, bis es 1936 zur Premiere kommt. Nach wenigen Aufführungen wird das Stück verboten. Anders als in vielen seiner Werke verzichtet Bulgakov in der Kabale der Scheinheiligen auf alle Fantastik und Satire und erzählt von seinem Dilemma mit Stalin, von dem Dilemma eines Künstlers, der mit Zensur und Intrigen zu kämpfen hat, anhand der Geschichte des großen französischen Theatermanns Molière, der in der Gunst von König Ludwig dem 14. stand, bis er mit seinem Stück Tartuffe den Zorn des Klerus auf sich zog und durch Intrigen eben diese Gunst verlor, der König das Stück verbieten lässt und seine Arbeitsmöglichkeiten einschränkt. Hören Sie nun also die Kabale der Scheinheiligen nach dem gleichnamigen Stück von Michail Bulgakow mit Edzard Hausmann als Ludwig XIV., Jutta Wachowiak als Madeleine und Michael Gwistek in der Rolle des Molière. Februar 1673. Paris zur Zeit des Sonnenkönigs. Euer Eminenz, ich bin gekommen, euch um Erlaubnis für die Bestattung meines verstorbenen Mannes in geweihter Erde zu bitten. Ihr Mann, gnädige Frau, war Komödiant? Ja, Schauspieler des Königs. Es tut mir sehr leid, aber ich kann euch nicht helfen. Aber wo soll ich denn mit dem Leichnam hin? Ich darf es nicht erlauben. Ich muss ihn also aus der Stadt bringen und neben der Landstraße verscharren. Ich beklage ihn, aber versteht, gnädige Frau, ich darf das Gesetz nicht übertreten. Ich bitte Eure Majestät, helft mir. Beruhigt euch, Madame. Was kann ich für euch tun? Euer Majestät, man erlaubt mir nicht, meinen Mann, Herrn de Molière, zu beerdigen. Für euren verstorbenen Mann soll alles getan werden. Wie habt ihr über den toten Molière entschieden? Majestät, das Gesetz verbietet, ihn in geweihter Erde zu bestatten. Wie tief reicht die geweihte Erde? 4 Fuß, Majestät. So werdet ihr ihn in 5 Fuß Tiefe beerdigen, Erzbischof. Aber Feierlichkeiten und Skandale sind zu vermeiden. Nach Erwägung aller Umstände erlauben wir, den Körper des verstorbenen Molière zu bestatten. Unter der Bedingung allerdings, dass die Bestattung ohne jede Feierlichkeit von höchstens 2 Geistlichen bei Nacht vollzogen und kein Gottesdienst für den Frieden seiner Seele stattfindet. Die Kabale der Scheinheiligen. Eine Geschichte von Ruhm und Ende des Jean-Baptiste Boclerc de Molière. Komödiendichter und Schauspieler von Michail Bulgakow. Thomas setzt sich voll! Die Decken sind ganz toll. Bei ihren Fadenreden läuft man bei Gott Gefahr selbst völlig zu verblöden. Ein jeder ist bemüht, sich angenehm zu machen und macht sich nur zum Narren. Man kann nicht einmal lachen. Am 17. Februar 1662, genau 11 Jahre vor Molières Tod, spielt die Schauspieltruppe des einzigen Bruders des Königs im Theater Palais Royal zum 40. Male die Komödie Die Schule der Ehemänner. Der spielfreie Schauspieler Lagrange sitzt kaum bemerkt in seiner Garderobe, die nur durch einen Vorhang von der Bühne getrennt ist, und verfertigt, wie von jeder Vorstellung, Aufzeichnungen von der Aufführung. Madeleine Béjart spielt die Leonore, Mariette Rival die Lisette, Ducroissy den Arist. Molière selbst spielt den Scannarelle. Wie? Waren Sie denn nicht noch eben bei Valère? Und haben Sie nicht selbst heute Abend noch gestanden, dass er und Sie sich schon vor einem Jahre fanden? Wer speiste Sie mit solch Molière trägt heute eine auffällig Große Perücke. Seine Nase ist lila geschminkt mit einer Warze darauf. Er sieht sehr komisch aus. Seine Majestät, der König, beehren uns mit ihrer gnädigen Anwesenheit. Alle sind sehr nervös und erregt. Samt allen seinen Teufeln so schlecht ist wie dies Weib, möchte ich mit Fug bezweifeln. Auf ihre Tugend, glaub ich, kann man Häuser bauen. Jetzt weiß ich, Wahnsinn ist's, dem Weibervolk zu trauen. Hier schwör ich, ewig Hass dem schändlichen Geschlechte. Oh, dass sie allesamt der Satan holen möchte! Wasser! Sofort! Hier! Der König applaudiert. Gib mir ein Handtuch, Butter. Der König applaudiert. Ja, ich hör's. Heilige Jungfrau. Heilige Jungfrau. Die ganze Bühne auf, Butter. Ja. Eure treuesten und ergebensten Diener haben mich beauftragt, euch zu danken für die unerhörte Ehre, die ihr uns erwiesen, indem ihr unser Theater besucht. Und nun, Sire, ich kann euch gar nichts mehr sagen. Muse und Muse, verschmitzte Thalia, kommt zu Hilfe mir, gib auf mich Acht. Ist's etwa leicht, ein Intermezzo, über das die Sonne von Frankreich lacht? Ein Köpfchen. Sonne, darauf muss man erst einmal kommen. Ja, wann hat er das geschrieben? Nee, das ist Stegreif. Ist das denkbar? Na, bei dir nicht. Palais Royal, kerzenstrahlend, setz ich auf die Perücke des Scannarell. Verneigt mich. Je höher der Rang, desto tiefer. Das Parterre gibt der 30 Sous dafür aus. So dann ziehe, um Paris zu erheitern, sprudle ich pausenlos Unsinn heraus. Du trägst für uns die Würde des Königs. Ich, der Komödiant, hab ein armes Metier. Aber Ruhm fliegt mir zu, weil ich für dich spiele, Ludwig, Herrscher, Royal Soleil. Es lebe der König! Es lebe der König! Es lebe der König! Ich danke euch, Herr de Molière. Eure allergehorsamsten Diener bitten euch, noch ein Ballettintermezzo anzuschauen, wenn ihr unser noch nicht überdrüssig seid. Mit Vergnügen, Herr de Molière. Musik! Den nehme ich mir vor. Ich bring ihn um, ich ersteche ihn. Wen wollt ihr in der Stunde des Triumphes erstechen? Dich! Man erwürgt mich bei einer königlichen Aufführung. Ihr habt den Verstand verloren, man hört euch doch in Saal. Lasst mich, ich bring ihn um. Na. Sehr schön gemacht. Sehr flink. Was ist eigentlich los? Dieser Halunke, ich verstehe gar nicht, warum ich diesen Dummkopf bei mir behalte. Immer hat's geklappt. Und ausgerechnet, wenn der König da ist, kippt die Kerze im Leuchter um und tropft Wachs ins Parkett. No. Maître. Ihr wart es selbst. Ihr habt einen komischen Tanzschritt vollführt und die Kerze umgestoßen. Du lügst, du nichts, du Arsch. Ihr habt recht. Ihr habt die Kerze umgestoßen. Ich hab sie umgestoßen? Ja. Wenn's so ist, warum hab ich dich denn angeschrien? Ja, da erspart mir die Antwort, gnädiger Herr. Ich glaube, ich hab dir den Rock zerrissen. Madame Béchard, euer Auftritt! Ich komme schon. Hier, nimm diesen. Oh, ich danke euch. Hey, warum die Hose? Na, Maître, ihr werdet zugeben, dass es der Gipfel der Geschmacklosigkeit wäre, zu einem so prächtigen Rock so gemeine Hosen zu tragen. Tatsächlich, du Spitzbube. So, und jetzt gehe ich die Dochte putzen. Ich bitte, von der Bühne nicht den König anzuglotzen. Wem sagt ihr das, Maître? Ich bin auch gut erzogen, denn ich bin Franzose von Herkunft. Ja, du bist Franzose von Herkunft und Holzkopf von Beruf. Ja, und ihr seid von Beruf ein großer Schauspieler und von Charakter ein Grobian. Herr de Molière. Ich komme. Ich dachte, es sei niemand hier. Halt! Ach, ihr seid's, Lagrange. Warum versteckt ihr euch hier wie ein Mäuschen? Ich habe den König angeschaut, aber jetzt habe ich's eilig. Ich habe auf euch gewartet. Warum? Sagt euch von ihm los. Herr de Lagrange, woher nehmt ihr das Recht, euch in meine Angelegenheiten einzumischen? Ich flehe euch an, heiratet ihn nicht. Lasst mich vorbei, mein Herr. Nein, ihr habt nicht das Recht, ihn zu heiraten. Ihr seid doch noch so jung. Mir scheint, bei der ganzen Truppe hat sich der Verstand getrübt. Wahrhaftig. Ich kann es nicht anders sagen, aber es ist eine große Sünde. Ach, das Gerede über meine Schwester. Davon habe ich gehört. Ihr liebt ihn doch gar nicht. Doch, ich liebe ihn. Sagt euch von ihm los. Ich kann nicht. Ich habe ein Verhältnis mit ihm und... Geht. Ich halte euch nicht mehr. Verzeiht's mir. Ich wollte euch retten. Verzeiht. Amand. Maître, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Aber Mädchen... Maître! Ich wollte euch fragen... Teufel noch eins. Geh und prüfe die Kerzen im Parkett. Das habe ich eben besorgt. Dann geh zur Buffetiere und bring mir eine Karaffe Wein. Schon erledigt. Hier ist der Wein. Also dann schier dich schlicht und einfach zum Teufel. Ja, das hättet ihr auch gleich sagen können. Maître, sag mir bitte, wie alt seid ihr eigentlich? Was soll das heißen? Die Gardekavalleristen haben mich danach gefragt. Raus! Küss mich. Weißt du, ich muss dir etwas sagen. Ja? Ich bekomme ein Kind. Mein Mädchen. Jetzt ist das nicht schlimm. Ich bin entschlossen, schwöre, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich will ein neues Leben anfangen und mit dir. Keine Angst. Ich werde dafür bezahlen, jawohl, ich werde etwas aus dir machen. Du wirst die Erste sein, wirst eine große Schauspielerin werden. Wirst du mich auch nicht betrügen? Sieh mal, ich habe schon Falten und werde grau. Du bist so kühn und so groß, dass du gar keine Falten haben kannst. Ich bin von Feinden umgeben. Schande würde mich töten. Wie könnte ich? Du bist bald hier. Morgen lassen wir uns trauen. Allerdings werde ich dafür noch so manches auszustehen haben. Oh, ist das ein Leben. Zu Hause bei Madeleine können wir uns heute nicht sehen. Darum werden wir Folgendes machen. Wenn die Lichter im Theater gelöscht sind, kommst du zur Seitentür in den Garten und wartest auf mich. Dann hole ich dich hierher. Heute ist Neumond. Petre! Ich bin's, Lagrange. Nun denn. Marquito, sie nie wünscht, euch zu sprechen. Man nennt ihn Potzblitz, den Einäugigen. Herr de Molière. Euer ergebenster Diener, Marquis. Der König hat mir befohlen, euch den Preis für den Sessel im Theater zu bezahlen. 30 Sous. Aber angesichts der Tatsache, dass ihr euch für den König über das Programm hinaus bemüht habt, lässt ihr euch durch mich einen Aufpreis zum Billett übergeben für das Gedicht, das ihr verfasst und dem König vorgetragen habt. Hier sind 5000 Livres. Oh, mein König. 500 für mich, den Rest Lagrange zu gleichen Teilen an die Schauspieler direkt auf die Hand. Ich danke euch namens der Schauspieler. Unbeständig sind die Großen dieser Welt, lieber Lagrange. Und ich möchte am liebsten allen Komödianten einen Rat geben. Bist du in Gnaden, so nimm dir sofort alles, was dir gebührt. Verlier keine Zeit und schmiede das Eisen, solange es glüht. Und dann geh von selbst. Warte nicht, bis man dich davonjagt. Sicher habt ihr recht. Verzeiht, mein Herr, der König fährt ab. Gnädiges Fräulein, ich bin sehr glücklich, dass der Zufall, Potzblitz, es mir ermöglicht. Hauptmann der Schwarzen Musketiere, der Orsini. Armand Béjart, ihr seid der berühmte Fechter, der jeden erstechen kann? Gnädiges Fräulein, ihr gehört zweifellos zu dieser Truppe. Es geht schon los. Oh, mein leichtsinniger Maître. Sagtet ihr etwas zu mir, Verehrtester? Aber nein, gnädiger Herr. Dann habt ihr wohl die Gewohnheit, Selbstgespräche zu führen. Ja, so ist es, gnädiger Herr. Ihr müsst wissen, ich habe eine Zeit lang sogar im Schlaf gesprochen. Was ihr nicht sagt. Wahrhaftigen Gottes. Und wie merkwürdig. Stellt euch vor... Verdammt nochmal. Potzblitz, euer Antlitz, gnädiges Fräulein. 8 der besten Ärzte von Limoges haben mich behandelt. In 3 Tagen haben sie mir 8-mal zur Ader gelassen. Danach lag ich wie gelähmt, fest und bekam alle Minuten die letzte Ölung. Ihr seid ein Original, mein Bester. Oh, ja. Potzblitz, ich schmeichle mir, gnädiges Fräulein. Welch ein Tag. Ich habe die Ehre, muss dem König hinterher. Alles Gute. Auf Wiedersehen, Marquis. Bitte, Madame Madeleine Béjart zu mir. Bouton, lösche die Kerzen und gehe nach Hause. Ja. Denk dran. Es ist Neumond, Armand. Ich werde warten. Bis dann. Endlich einmal ein glücklicher Tag. Dieses Datum muss ich mir merken. 17. Februar. Aber er ist noch nicht zu Ende. Madeleine, ich habe Wichtiges mit dir zu besprechen. Ja? Ich will heiraten. Wen? Deine Schwester. Ich flehe dich an. Sag, dass du Spaß machst. Aber nein. Und ich? Uns verbindet Freundschaft. Du bist eine getreue Gefährtin, aber Liebe ist doch schon lange nicht mehr zwischen uns. Weißt du noch, wie du vor 20 Jahren im Gefängnis gesessen hast? Wer hat dir da das Essen gebracht? Du. Und wer hat 20 Jahre lang für dich gesorgt? Du. Niemand jagt einen Hund davon, der sein Leben lang das Haus gehütet hat. Du, Molière, bringst das fertig. Quäle mich nicht. Leidenschaft hat mich erfasst. Aber vielleicht kannst du deinen Entschluss noch ändern. Wir werden so tun, als hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden. Ja? Wir gehen nach Hause Du zündest die Kerzen an. Ich komme zu dir. Du liest mir den dritten Akt vom Tartuffe vor. Na? Ich finde, das ist ein geniales Stück. Wenn du Rat brauchst, wen wirst du fragen, Molière? Sie ist doch noch ein kleines Mädchen. Weißt du, du bist älter geworden. Deine Schläfe ist schon grau. Du liebst deine Wärmflasche. Ich richte dir alles. Stell dir vor, die Kerze brennt. Wir machen Feuer im Kamin. Es wird nett sein. Und wenn du gar nicht anders kannst, oh, ich kenne dich, sieh dir die Rival an. Ist die schlecht? Dieser Körper? Na, kein Wort werde ich dazu sagen. Was redest du da? Wen du willst, aber nicht Amande. Oh, verflucht sei der Tag, an dem ich sie nach Paris brachte. Leise, Madeleine, leise. Ich bitte dich. Ich muss sie heiraten. Es ist zu spät. Ich muss, verstehst du? Mein Gott. Oh, mein Gott. Ich gebe auf. Ich habe keine Kraft mehr. Ich verlasse die Truppe. Aus Rache? Oh, weiß Gott, nein. Heute war mein letzter Auftritt. Ich bin müde. Ich werde öfters in die Kirche gehen. Das Theater wird dir eine Rente zahlen. Ja. Es ist schon spät. Komm, ich bring dich noch zu deinem Haus. Nein, danke, nicht nötig. Lass mich noch ein paar Minuten hier sitzen. Aber keine Sorge, ich bleib nicht lange. Geh du nur. Leb wohl dann. Ihr Leute, lernt daraus, der hellste Augenschein kann auch gelegentlich nur eine Täuschung sein. Wohl dem, der an den Satz sich hält und danach tut, wenn du auch alles siehst, glaub nichts, dann fährst du gut. Sganarell oder der vermeintliche Hahnrei. Komödie von Molière. Letzter Auftritt. Wer ist hier? Seid ihr es, Madame Béjart? Es ist geschehen, ja? Ja. Ich habe versucht, sie davon abzuhalten, aber es ist mir nicht gelungen. Ihr seid ein Ehrenmann, Charles. Ich habe nur euch das Geheimnis anvertraut. Ich bin stolz auf euer Vertrauen, Madame Béjart. Ich habe heute die Bühne für immer verlassen. Lebt wohl. Soll ich euch nicht begleiten? Nein, danke. Ich will allein sein und beten. Heute war die Vorstellung für den König. Ihm zu Ehren zeichne ich die Lilie auf. Im Theater ist etwas Schreckliches geschehen. Jean-Baptiste Boucler de Molière heiratet Armand. Ohne zu wissen, dass sie nicht Madeleine Béjart's Schwester, sondern ihre Tochter ist. Ich zeichne für mein Entsetzen ein schwarzes Kreuz. Der 17. Februar ist zu Ende. Paris, 1664. Im Empfangssaal Ludwig des 14. spielt der Marquis de Lessac mit dem König Karten. Vor Lessac türmen sich Goldmünzen. Hinter dem König dirigiert der Marquis d'Orsigny dessen Spiel. Drei Buben, drei Könige, was ihr nicht sagt. Verzeiht, Sir. Die Karten sind gezinkt, Potzblitz! Ihr seid mit gezinkten Karten zu mir gekommen? So ist es, Euer Majestät. Mein Besitz ist verarmt. Sagt, Marquis, was habe ich nach den Spielregeln in so einem absonderlichen Falle zu tun? Ihn beschimpfen wie einen Hund. Ah, ausgezeichnet. Schickt nach dem Narren. Der König will ihn erschießen. Wo ist der Narr des Königs? Sagt mir doch, Marquis de Lessac, wie macht man das? Mit dem Fingernagel, Euer Majestät. Die Dame habe ich zum Beispiel mit einer kleinen Null gekennzeichnet. Ah, und die Buben? Mit schrägen Kreuzchen, Sir. Höchst interessant. Und wie bewertet das Gesetz solche Handlungen? Ablehnend, Euer Majestät. Und was kann man euch dafür tun? Man kann mich dafür ins Gefängnis sperren. Ich komme! Ich laufe! Ich eile, ich fliege. Da bin ich. Guten Tag, Euer Majestät. Wen soll ich beschimpfen, großer Monarch? Hier, der Marquis hat mit gezinkten Karten gespielt. Was erlaubst du dir? Bist du verrückt geworden? Wenn du das auf dem Markt beim Kümmelblättchen machst, schlägt man dir die Schnauze ein. Majestät, habe ich ihm gut gegeben. Marquis de Lessac steckt euren Gewinn ein. Und ihr Herzog steckt den Marquis de Lessac für einen Monat ins Gefängnis. Gebt ihm eine Kerze und ein Spiel Karten. Mag er da Kreuzchen und Nullen einritzen. Und dann schickt ihn mitsamt dem Geld auf seinen Besitz. Danke, Sir. Wache! Raus aus dem Palast! Kanaille! Euer Majestät, erlaubt mir, euch den Wanderprediger Vater Bartholomäus vorzustellen. Ich liebe alle meine Untertanen. Auch die Wandernden. Stellt ihn mir vor, Erzbischof. Ruhmreicher Herrscher der Welt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, in deinem Reich ist der Antichrist erschienen, der Gottlose, der giftige Wurm, der am Fuß deines Thrones nagt, trägt den Namen Jean-Baptiste Molière. Lass ihn mitsamt seinem gotteslästerlichen Werk Tartuffe auf offenem Platz verbrennen. Alle gläubigen Söhne der Kirche fordern es. Fordern? Von wem fordern Sie das? Von dir, Herrscher! Von mir? Erzbischof, man fordert etwas von mir. Verzeiht, Herrscher. Er muss heute übergeschnappt sein. Herzog, wenn es euch nicht zu viel Mühe macht, so steckt den Vater Bartholomäus für 3 Monate ins Gefängnis. Euch zu dienen macht keine Mühe, Majestät. Wache! Ich leide des Antichristen wegen! Erzbischof, vertraulich. Ist er verrückt? Ja, Herrscher, er ist verrückt. Aber er hat das Herz eines lauteren Gottesdieners. Erzbischof, findet ihr diesen Molière gefährlich? Herrscher, er ist ein Satan. Ihr teilt also die Meinung des Bartholomäus? Ja, Herrscher, ich teile sie. Sire, hört auf mich. Auf eure wolkenlose und siegreiche Herrschaft ist noch nie ein Schatten gefallen. Und das wird auch nie geschehen. Solange ihr... Nun? Gott liebt. Ich liebe ihn. Herrscher, eure Macht kennt keine Grenzen und wird sie nie kennen. Solange das Licht der Religion über eurem Reiche strahlt. Ich liebe die Religion. Herrscher, dann schließe ich mich dem verrücktseligen Bartholomäus an und bitte euch, tretet für sie ein. Ihr meint, Molière hat die Religion beleidigt? Ja, Herrscher. Aber der freche Komödiant hat Talent. Er kann nämlich dem Ruhm des Herrschers dienen. Wenn er jedoch noch eine Frechheit begeht, werde ich ihn bestrafen. Dieser Verrückte, liebt er den König? Ja, Herrscher. Dann lass den Mönch nach 3 Tagen frei. Aber schärft ihm ein, dass er im Gespräch mit dem König von Frankreich niemals das Wort fordern auszusprechen hat. Gott segne euch, Herrscher, und lege seine strafende Hand auf den Gottlosen. Eure Majestät, Diener, Herr de Valier. Soll hereinkommen. Sire, wollt ihr mit mir soupieren? Euer Majestät, diese Ehre kann ich nicht annehmen. Mögt ihr Hühnchen? Meine Lieblingsspeise, Majestät. Erlaubt mir abzulehnen. Esst! Euer Majestät, es ist in Frankreich noch nie dagewesen, dass jemand mit euch soupiert hätte. Ich bin beunruhigt. Herr de Molière, Frankreich sitzt vor euch im Sessel. Es speist Hühnchen und ist nicht beunruhigt. Sieh, nur ihr allein auf der Welt vermögt, so etwas zu sagen. Sagt mir, womit wird eure talentierte Feder demnächst den König beschenken? Majestät, etwas, was euch dienen kann. Ihr schreibt scharfsinnig. Man muss aber wissen, dass es Themen gibt, die nur mit großer Vorsicht zu berühren sind. Ihr werdet zugeben, dass ihr in eurem Tartüff unvorsichtig wurdet. Geistliche Personen muss man achten. Ich hoffe, mein Autor ist kein Gottloser. Euer Majestät. Da ich zuversichtlich glaube, dass euer Schaffen in Zukunft die richtigen Wege gehen wird, erlaube ich euch, euer Stück Tartüff im Palais Royal zu spielen. Ich liebe dich, mein König. Wo ist der Erzbischof de Charon? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Königliches OP ist beendet. Heute werdet ihr mir das Bett richten. Danke für die Ehre, Majestät. Platz für den König! Seht ihr, Erzbischof, ihr könnt mir nichts anhaben. Platz für den König! Der Tartüff ist genehmigt! Platz für den König! Nein. Dich wird der König nicht bessern. Allmächtiger Gott, wappne mich und führe mich auf den Spuren des Gottlosen, damit ich über ihn komme. Bruder Treue! Habt ihr die Frau ausfindig gemacht? Ja, Erzbischof, alles ist bereit. Sie hat doch Sini ein Billett geschickt und wird ihn hinführen. Aber wird er auch kommen? Mit einer Frau? Oh, da könnt ihr ganz sicher sein. Der König schläft! Der König schläft! Der König schläft! Der König schläft! Was sagt ihr zu meinem Spiel, Mama? Herr Moirand, ich hatte euch doch gebeten, mich nicht Maman zu nennen. Erstens, gnädige Frau, bin ich nicht Moirand, sondern Herr de Moirand, ein berühmter Schauspieler, den Paris applaudiert. Und ich rate euch nicht zu vergessen, dass ihr das meinem Mann verdankt. Der Vater ist ein anständiger Mann, nichts dagegen zu sagen, aber eifersüchtig wie der Satan und von grässlichem Charakter. Ich kann meinem Mann gratulieren. Einen erstaunlichen Frechling hat er da adoptiert. Ein bisschen frech bin ich, das stimmt. Das ist nun mal meine Art, aber ich bin Schauspieler. Solch einen gibt es nicht noch einmal in Paris. Du Prahlhans. Und Molière? Was soll ich sagen? 3 gibt's. Den Maître und mich. Und wer ist der Dritte? Ihr, Mama. Ihr, meine berühmte Schauspielerin. Ihr, meine Göttin Psyche, im Frühlingswalde fliegt der Gott. Geh weg von mir. So schlank der Leib, Amor der Held. Der Pfeil und Bogen in Händen hält. Wo ist Bouton? Keine Angst, der treue Diener ist auf dem Markt. Die Göttin Venus schickte mir die Liebe. Schmieg dich an mich, Liebste. Erhitze mir das Blut. Wo ist René? Die Alte ist in der Küche. Mama, komm in mein Zimmer. Oh, um keinen Preis, ich schwör's bei der heiligen Jungfrau. Komm zu mir. Du bist der gefährlichste Mann in Paris. Es war eine Unglücksstunde, in der du... Mama. Bei der heiligen Jungfrau. Nein. Ich komme nicht. Nein. Nein, ich komme nicht. Ich... Du richtest mich zugrunde. Oh. Amanda? Amanda! Wie könnt ihr es wagen? Du Schurke! Nehmt euch in Acht, Molière! Ich trau meinen Augen nicht. Du isst mein Brot und zum Dank entehrst du mich? Ihr habt es gewagt, mich zu schlagen. Lass sofort den Degen stecken, du Dreckskerl! Ich fordere euch! Mich? Fort aus meinem Haus! Ihr seid verrückt, Vater! Das ist es! Der reinste Skandal! Ehrloser Vagabund, ich habe dir ein warmes Heim gegeben, aber ich werde dich in den Sumpf zurückstoßen! Dann kannst du auf Jahrmärkten spielen, Sacharie Moiron. Von heute an bist du nicht mehr Mitglied der Truppe des Palais Royal. Geh! Wie? Ihr jagt mich aus der Truppe? Verschwinde! Adoptierter Dieb! Ihr redet euch etwas ein. Wir haben das neue Stück geprobt. Ihr scheint euren eigenen Text nicht zu kennen. Wozu wollt ihr mein Leben zerstören? Geh, oder ich durchbohre dich tatsächlich mit dem Degen. So, es wäre außerordentlich interessant zu erfahren, wer dann den Don Juan spielen wird. Doch nicht etwa Lagrange. Ha! Gebt Acht, Herr Molière, dass ihr eure Verrücktheit nicht zu bereuen habt. Ich kenne euer Geheimnis, Herr Molière. Mein Geheimnis? Was? Habt ihr Madeleine Béjart vergessen? Sie ist todkrank, betet in einem Fort. Ich gehe von hier aus geradewegs zum Erzbischof. Ich sage dir, vor diesen Worten hätte ich mich vielleicht noch erweichen lassen. Aber nun nicht mehr. Verschwinde. Verschwinde, du lächerlicher Narr. Verdammter Skandal. Du Straßendirne! Armand! Willst du, dass ich sterbe? Ich bin doch herzkrank, Armand. Halt es noch ein wenig aus. Bald wirst du mich los sein. Ich will nicht einsam sterben, bitte. Armande. Sag mir was. Du bist so ein großer Dramatiker. Aber zu Hause da... Was hast du nun angerichtet? Ein Skandal, von dem ganz Paris erfahren wird. Er ist wirklich ein Halunke. Aber aus Verzweiflung wird er durch ganz Paris laufen. Und ich habe ihn geschlagen. Hol ihn zurück. Soll er einen Tag herumlaufen? Dann hole ich ihn zurück. Ich erkläre die Sitzung der Kabale der Heiligen Schrift für eröffnet. Lasset uns beten, Brüder. Laudate Nomen Domini. Der steingemauerte Keller wird erhellt durch drei Kerzen. Der Tisch ist mit rotem Tuch bedeckt. In einem Sessel sitzt, als einziger unmaskiert, der Erzbischof. Das ist gleichgültig, mein Sohn. Wiederhole jetzt vor der Versammlung dieser ehrenwerten Brüder deine Meldung. Bist du stumm? Ich habe alles nur undeutlich gehört. Und am besten sage ich gar nichts mehr. Mein Sohn, dann hast du mir heute Morgen Herrn de Molière verleumdet? Antworte dem Erzbischof. Du graziöser Lump. Ich sehe zu meiner Betrübnis, dass du ihn verleumdet hast, mein Sohn. Lügen ist schädlich. Du wirst im Gefängnis sitzen mit deinem glatten Lärchen und lange Zeit den Wanzen zur Nahrung dienen. Ich habe ihn nicht verleumdet. Schöne Schuhe hast du da, aber es gibt noch schönere. Bring den spanischen Stiefel. Nicht nötig. Also, eines Nachts. Nein, ich kann nicht, heiliger Vater. Ich war heute Morgen betrunken. Ich hab vergessen, was ich euch sagte. Zum letzten Mal. Unterbrich dich nicht dauernd. Eines Nachts habe ich in der Garderobe geschlafen. Da sagte eine Stimme, Herr de Molière habe nicht die Schwester von Madeleine Béjart geheiratet, sondern ihre Tochter. Wessen Stimme war das? Ich glaube, ich habe das nur geträumt. Nun gut. Und wessen Stimme träumte dir? Die des Schauspielers Lagrange. Genug, ich danke dir. Jeder treue Untertan des Königs und Sohn der Kirche muss es als seine Ehre ansehen, ein Verbrechen, von dem er Kenntnis erhalten hat, anzuzeigen. Du wirst einen oder zwei Tage in einem Raum verbringen, Freund, wo man dich gut behandelt und beköstigt. Dann fährst du mit mir zum König. Also, Brüder, gleich kommt ein Uneingeweihter und ich bitte den Bruder Treue, mit ihm zu sprechen, da jener meine Stimme kennt. Ich ziehe mich zurück. Noch eine Stufe, Marquis. So. Meine bezaubernde Wann, endlich darf ich die Binde von den Augen nehmen. Potz Blitz, eure Wohnung riecht aber muffig. Jetzt nehmt die Binde ab. Eine Falle! Potz Blitz, ich warne euch. Mindestens drei von euch Masken wird man mit den Füßen davor aus diesem Loch tragen. Wo ist das Luder, das mich hierher gelockt hat? Ich bin hier, Marquis. Aber ich bin kein Luder. Marquis, steckt eure Pistole weg. Sie starrt wie ein löchriges Auge und verdirbt das Gespräch. Wo bin ich? Ihr befindet euch in einer Geheimsitzung der Kabale der Heiligen Schrift. Ah, die Kabale. Ich habe nie geglaubt, dass sie existiert. Wozu braucht sie mich? Bitte setzt euch, Marquis. Danke. Wir grämen uns um euch, Marquis. Ich mag es nicht, wenn man sich grämt. Sagt mir euer Anliegen. Marquis, wir möchten euch mitteilen, dass man bei Hofe über euch lacht. Das muss ein Irrtum sein. Man nennt mich Potzblitz. Kennt ihr das abscheuliche Theaterstück Tartuffe von einem gewissen Jean-Baptiste Molière? Ich pflege nicht ins Palais Royal zu gehen, aber ich habe davon gehört. In diesem Stück macht sich der gottlose Komödiant über die Religion und ihre Diener lustig. Dieser Schurke! Aber nicht nur die Religion hat dieser Molière beleidigt. Kennt ihr das Stück Don Juan? Davon habe ich gehört, aber was hat dein Dorsigny mit der Schaubude im Palais Royal zu tun? Der Federfuchser soll in seinem Helden Don Juan euch, Marquis, dargestellt haben. Was ist das für ein Don Juan? Ein Gottloser, ein Unhold, ein Mörder und, verzeiht, Marquis, ein Frauenverderber. Ich danke euch. Vielleicht möchtet ihr euch mit dem Manuskript vertraut machen? Nein, danke, interessiert mich nicht. Ist unter den Anwesenden vielleicht einer, der es für gerechtfertigt hält, einen Dorsini in unflätiger Weise darzustellen? Es gibt keinen solchen. Hier, Marquis, sind nur Personen eurer Kreise. Und ihr versteht, wie unangenehm es uns ist. Verstehe vollkommen nicht. Danke euch. Verehrter Marquis, wir verlassen uns darauf, dass hier Gesagte bleibt unter uns. Und niemand erfährt, dass wir euch beunruhigt haben. Keine Sorge, mein Herr. Wo ist die Dame, die mich hierher geführt hat? Hier bin ich. Ich entschuldige mich, gnädiges Fräulein. Gott wird euch verzeihen, Marquis. Und auch ich verzeihe euch. Erlaubt euch wieder die Augen zu verbinden. Wenn's sein muss. Ich erkläre die Sitzung der Kabale der Heiligen Schrift für geschlossen. Lasset uns beten, Brüder. Laudate pueri Tretet näher, meine Tochter. Ihr seid Madeleine Béjart? Ja. Ihr seid meinem Herzen teuer. Ich werde euch selbst die Beichte abnehmen. Das ist eine große Ehre für mich, Sünderin. Der Herr wird dich erhören und dich liebgewinnen. Wird er mich nicht vergessen? Nein. Sprich. Welche Sünden hast du begangen? Ich habe mein Leben lang gesündigt, mein Vater. Ich war eine große Dirne. Habe gelogen. War viele Jahre lang Schauspielerin und habe aller Welt den Kopf verdreht. Erinnerst du dich an eine besonders schwere Sünde? Nein, Erzbischof. Du kommst mit einem glühenden Nagel im Herzen. Und dort kann ihn niemand mehr herausziehen. Niemals. Verstehst du die Bedeutung des Wortes niemals? Ich verstehe. Ach, ich habe Angst. Du wirst viele Feuer sehen und zwischen ihnen geht ein Wächter hin und her und flüstert, warum hast du deine Sünden nicht dort gelassen, sondern hierher mitgebracht? Ich ringe die Hände und schreie zu Gott. Und dann wird Gott dich nicht mehr erhören. An Ketten wirst du hängen, die Füße im Feuer. Und so wird es ewig sein. Verstehst du das Wort ewig? Wenn ich es verstehe, muss ich sogleich sterben. Ach, ich habe es verstanden. Und wenn ich meine Sünde hier lasse, dann wirst du die ewige Messe hören. Ich möchte die ewige Messe hören. Ich habe vor langer, langer Zeit mit zwei Männern gelebt und meine Tochter empfangen und mich seither gequält, weil ich nicht weiß, von wem sie ist. Ach, du Arme. Ich habe sie in der Provinz zur Welt gebracht. Als sie schon groß war, holte ich sie nach Paris und gab sie für meine Schwester aus. Ich, der Erzbischof, erlöse dich Kraft der mir verliehenen Macht und spreche dich ledig. Jetzt bin ich glücklich. Ist eure Tochter hier? Ruft sie her. Ich werde auch ihr die Sünde verzeihen. Amanda, Amanda, komm her. Der Erzbischof wird auch dich segnen. Ich bin glücklich. Ich bringe euch zu Gott. Und Amanda. Und die hole ich dann. Sag mir, weißt du, wer eben bei mir war? Nein. Sie ist meine Schwester. Meine Schwester! Sie ist deine Mutter. Ich vergebe dir, aber du musst noch heute von ihm fortgehen. Unterhielt ich es nicht mehr für notwendig, Euer Majestät, den Schauspieler Lagrange zu verhören, um die abscheuliche Affäre nicht aufzubauschen. Ich danke euch, mein Erzbischof. Ich betrachte den Fall als aufgeklärt. Man rufe sofort den Direktor des Theaters Palais Royal, Herrn de Molière. Die Wachen sollen den Raum verlassen. Ich will allein mit ihm sprechen. Schickt mir diesen Moiron herein, Erzbischof. Sogleich, Sire. Es scheint, o großer Monarch, als könne das Königtum nicht ohne Denunzianten existieren. Schweig nach. Sir Chéri Moiron? Ja, Euer Majestät. Herr de Molière hat euch adoptiert. Ich habe euch etwas gefragt. Ja. Er hat euch in der Schauspielkunst unterwiesen. Ich habe euch etwas gefragt. Ja. Welches Motiv hattet ihr, als ihr ihn beim König denunziertet? In eurer Anzeige heißt es, im Wunsche der Gerechtigkeit zu dienen. Ja, im Wunsche der Gerechtigkeit. Stimmt es, dass er euch geschlagen hat? Es stimmt. Wofür? Seine Frau hat ihn mit mir betrogen. So. Das braucht beim Verhör nicht gesagt zu werden. Man kann sagen, aus intimen Gründen. Wie alt seid ihr? 23 Jahre. Was für eine Belohnung wollt ihr vom König? Wollt ihr Geld? Euer Majestät, erlaubt mir, in das königliche burgundische Theater einzutreten. Nein. Es heißt von euch, dass ihr ein schwacher Schauspieler seid. Ich? Ein schwacher Schauspieler? Und ins Marais-Theater? Auch nicht. Aber was soll ich nun machen? Wenn ihr wollt, wird man euch in königliche Dienste nehmen, euch bei der Geheimpolizei beschäftigen. Schickt eine Bittschrift an den König, sie wird günstig beschieden werden. Ihr könnt gehen. An den Galgen! An den Galgen! Du liebst die Denunzianten nicht? Was wäre an ihnen liebenswertes, Eure Majestät? Sie sind Abschaum. Herr de Molière! Euer Majestät, Herr de Molière. Siehe, mein treuer Schüler, der Schauspieler Lagrange, hat mich hergebracht. Ich hatte leider einen Herzanfall und konnte nicht allein gehen. Ich hoffe, Euer Majestät nicht erzürnt zu haben. Seht, mir ist ein Unglück widerfahren. Verzeiht meinen unordentlichen Aufzug. Madeleine Béjart ist gestorben und Armand, meine Frau, ist aus meinem Hause gelaufen. Alles hat sie liegen gelassen. Stellt euch vor, die Kleider, die Kommode, den Schmuck. Und einen verrückten Brief hat sie mir geschrieben. Der heilige Erzbischof hat recht. Ihr habt nicht nur in euren Werken die Religion beschmutzt. Ihr seid auch ein Verbrecher. Ein Gottloser. Ich verkünde euch meinen Entschluss. Es ist euch verboten, bei Hofe zu erscheinen, und es ist euch verboten, den Tartuffe zu spielen. Nur damit eure Truppe nicht hungers stirbt, erlaube ich euch, im Palais Royal eure spaßigen Komödien zu spielen. Sonst nichts. Und hütet euch von heute an, mich an euch zu erinnern. Ich entziehe euch das Patronat des Königs. Euer Majestät, das ist ja eine Katastrophe. Schlimmer als das Schafott. Wofür? Der Empfang ist beendet. Ich müsste mich mit Madeleine beraten. Aber sie ist tot. Was ist mit ihr? Du glaubst nicht an Gott, stimmt's? Übel ist dir mitgespielt worden. Hier. Nimm einen Apfel. Danke. Nun, Herr de Molière, so sehen wir uns hier wieder. Ach, ihr heiliger Vater. Zufrieden? Das ist für den Tartuffe, nicht wahr? Ich verstehe, warum ihr so tapfer für die Religion streitet. Ihr seid einfallsreich, mein Heiliger, zweifellos. Freunde haben mir einstmals gesagt, ich sollte einen verderbten Mönch gestalten. Da habe ich euch dargestellt. Wo sollte ich einen Verderbteren finden als euch? Ich gräme mich um euch. Denn wer diesen Weg geht, wird mit Sicherheit am Galgen enden, mein Sohn. Nennt mich nicht euren Sohn. Denn ich bin nicht der Sohn des Teufels. Ich sehe, ihr schafft es nicht einmal bis zum Galgen. Verraten und verfolgt, gehasst, verlacht, aus diesem Pfuhl, in dem das Laster breit sich macht, flieh ich, um in der Welt ein Fleckchen aufzutreiben, wo man die Freiheit hat, ein Ehrenmann zu bleiben. Der Menschenfeind, Komödie von Jean-Baptiste Molière, 5. Akt, Finale. Es ist nicht gut, Molière, wenn der Autor vom Menschenfeind ein Menschenfeind ist. Es geht da nicht mehr zur Erheiterung des Parketts zu spielen, glaubt mir. Wenn in meinem Leben Glück und Unglück einander die Waage gehalten hätten, würde ich mich wahrlich glücklich preisen, mein lieber Lagrange. Ihr hättet den Tartuffe verändern sollen. Besser verstümmelt als gar nicht gespielt. Wenn man Eidechsen am Schwanz packt, brechen sie ihn ab und entkommen. Jede Eidechse weiß, dass es besser ist, ohne Schwanz zu leben, als das Leben zu verlieren. Aber ich habe mich doch in den Grenzen ehrlicher und erlaubter Satire bewegt. Satire kann ehrlich sein, aber ihr werdet kaum jemals einen Dichter finden, der der herrschenden Macht eine genehme Satire vorlegt. Das Schicksal hat mein Haus heimgesucht und mir alles geraubt. Das ist die reine Wahrheit. Auch ich habe... Sei still. Bin schon still. Sacharie Moiron, du Kreatur! Lass mich ihn erschießen, Molière! Lass mich ihn richten! Was soll das? Willst du in meiner Wohnung einen Mord begehen? Du kannst an dieser Nacht gehen, wohin du willst, du Judas! Doch sei des Todes gegenwärtig! Du wirst den Morgen nicht mehr erleben! Wozu bist du gekommen, mein Sohn? Das Verbrechen ist doch aufgeklärt. Welchen Fang kannst du noch in meinem Hause machen? Was wirst du dem König schreiben? Ihr glaubt vielleicht, ich sei gekommen, um Verzeihung zu bitten. Nein. Ich bin gekommen, euch zu beruhigen. Spätestens um Mitternacht werde ich mich unter euren Fenstern erhängen, weil ich nicht weiterleben kann. Hier ist der Strick und hier ein Zettel. Ich fahre in die Hölle. Das beruhigt mich wirklich. Auf Madame Molière werde ich nie wieder einen Blick werfen, falls ich am Leben bleibe. Dazu wirst du auch keine Gelegenheit mehr haben. Mein Sohn, denn sie ist weggegangen. Ich habe einen ungezügelten Charakter, darum kann ich zunächst etwas anrichten und erst dann darüber nachdenken. Nun habe ich nachgedacht und bin klüger geworden. Ich verzeihe dir und nehme dich wieder auf in mein Haus. Ich danke euch, Maître. Ihr seid wahrhaftig kein Mensch, Molière. Ihr seid ein Aufwischlappen. Urteile nicht über Dinge, von denen du nichts verstehst. Du hast dich also herumgetrieben und warst sogar beim König. Ich sei ein schwacher Schauspieler, hat er gesagt. Ach, König, mein lieber Gevatter. Der König irrt, du bist ein Schauspieler ersten Ranges. Eines bedauere ich, dass ich nicht mehr lange mit dir spielen kann. Man hat den Potzblitz auf mich losgelassen, mein Sohn. Ich bin beim König in Ungnade und man wird mich gewiss abstechen. Ich werde zu Hause und auf der Straße Tag und Nacht nicht von eurer Seite weichen. Darum bin ich gekommen. Ja, wie ein Häscher. Halte den Mund. Vergiss nicht, Lagrange. Der Maître ist wegen des Tartuffe zum Gottlosen erklärt worden. Die Kabale untersteht keinem Gesetz. Also muss man auf alles gefasst sein. Du bist bedeutend klüger geworden, seit du mein Haus verlassen hast. Nimm die Pistole und die Laterne, Lagrange. Wir halten Wache. Dieser Tyrann! Von wem sprecht ihr, Maître? Vom französischen König. Oh, schweigt! Von Ludwig dem Großen. Er ist ein Tyrann! Jetzt ist alles aus. Wir kommen beide an den Galgen. Mein Leben lang habe ich ihm die Sporen geleckt und nur das eine gedacht, zerquetsche mich nicht. Nun hat er mich doch zerquetscht, dieser Tyrann! Auf dem Platz wird die Trommel gerührt. Wer streckt da so unzeit die Zunge heraus? Vielleicht habe ich zu wenig geschmeichelt. Vielleicht bin ich noch zu wenig gekrochen. Wo finden Euer Majestät noch so einen Schüssellecker wie Molière? Und weswegen das Ganze, du Eidechse? Wegen des Tartuffe. Darum habe ich mich erniedrigt. Man wird euch ein Denkmal errichten, Maître. Ein Mädchen am Brunnen, dem ein Wasserstrahl aus dem Munde fließt. Ihr seid eine hervorragende Persönlichkeit, wenn ihr nur schweigen wolltet. Was soll ich denn noch tun, um zu beweisen, dass ich ein Wurm bin? Aber ich bin ein Schriftsteller, Majestät! Ich denke, ich protestiere! Sie ist nicht meine Tochter. Ruf Madeleine Béjart zu mir, ich möchte mich mit ihr beraten. Was? Was redet ihr da, Maître? Ich... Ach ja, sie ist ja tot. Vor einem Jahr, Maître. Und zwar am 17. Februar. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich habe dir den Rock zerrissen. Hier hast du einen Louis d'Or für den Rock. Das mit dem Rock ist doch schon 10 Jahre her. Pack alles! Morgen spiele ich das letzte Mal, dann fliehen wir nach England. Wie dumm. Auf dem Meer ist es windig. Wir kennen die Sprache nicht und überhaupt geht es nicht um England, sondern der allerchristlichste König von Frankreich ist ein Tyrann! Allmächtiger Gott! Gib, dass niemand seine Worte gehört hat. Wir wollen eine List anwenden, Maître. Was? Was sagt ihr, gnädiger Herr? Unser König sei der beste, glanzvollste König der Welt Oh ja, da widerspreche ich nicht. Ich schließe mich ganz eurer Meinung an. So etwas Unbegabtes. Schweigt. Ja, ich habe es gerufen. Ich rufe es und ich werde es rufen. Es lebe der König. Oh Gott, so ein unbegabter Dummkopf. Februar 1673. Im Palais Royal wird zum vierten Male der eingebildete Kranke gespielt. Die Komödie verspricht für die Saison, ein großer Erfolg zu werden. Die Zuschauer amüsieren sich und sind begeistert von Molières Schauspielkunst. Erst als das Zwischenspiel kein Ende nehmen will, wird das Publikum ungeduldig. Musketiere sind ins Theater eingedrungen und haben den Türhüter ermordet. Ich als Sekretär des Theaters unterbreche die Vorstellung. Er unterbricht die Vorstellung! Vergiss nicht, wer du bist! Im Vergleich zu mir ein junger Bengel. Sieh dir mein weißes Haar an. Mein lieber Herr de Molière! Ja, geh hinaus! Das kenne ich! Ich bin seit 20 Jahren bei euch und höre immer nur das. Oder sei still, Bouton! Ihr liebt mich, Maître. Und um dieser Liebe willen bitte ich euch kniefällig, spielt nicht zu Ende, sondern flieht! Der Wagen steht bereit. Woher weißt du, dass ich dich liebe, Schwätzer? Mich liebt niemand. Man reizt mich, man verfolgt mich. Mein Leben lang hat man mich gehetzt. Ihr alle seid meine Feinde. Aber nicht doch, Maître, wir. Da hört ihr's. Karneval! Im Palais Royal haben sie schon öfter die Kronleuchter zerschlagen. Das Parkett amüsiert sich. Potzblitz ist im Theater. Wo ist Moiron? Auf der Bühne kann man mir doch nichts tun, oder? Wir können die Pause nicht mehr in die Länge ziehen. Entweder wir spielen. Er will spielen. Was machen wir? Spielen! Komm her, meine Brave, komm her. Ich will dir einen Kuss geben. Schließlich muss man die letzte Vorstellung zu Ende bringen. Du verstehst das. Ach, Jean-Baptiste, der König wird euch verzeihen. Ja, bestimmt. Werdet ihr mir jetzt zuhören? Ja. Ihnen aber nicht. Sie sind dumm. Verzeiht mir, meine Herren, ich habe mir eine Grobheit erlaubt. Ich verstehe selbst nicht, wie mir das herausfahren konnte. Ich bin aufgeregt. Versetzt euch in meine Lage. Herr de Croissy. Wir sind nicht böse. Wir sind doch nicht böse. Sofort, wenn ihr den letzten Satz gesagt habt, lassen wir euch in die Versenkung hinab. Verstecken euch bis zum Morgen in meiner Garderobe und in aller Frühe verlasst ihr Paris. Einverstanden? Einverstanden. Das letzte Bild. Fertig, Lagrange? Fertig. Also los. Wie geht's? Wie steht's mit deinem Befinden? Ach, Bruder, sehr schlecht. Wieso schlecht? Ach, ich bin so matt, dass ich nichts beschreiben kann. Das ist ja sehr betrüblich. Ich habe kaum noch die Kraft zu reden. Ich war hergekommen, dir eine Partie für meine Nichte Angelique vorzuschlagen. Bruder, sprech mir nicht von der Spitzbübin! Sie ist eine freche, impertinente Dirne, die ich am morgigen Tage in ein Kloster stecken werde. Bis jetzt geht alles gut. Heilige Jungfrau, steh hierbei. Oh, du bist ja recht munter. Wie kommt es also, Bruder, dass du auf den Gedanken gerätst, Angelique in ein Kloster zu schicken? Wie kommt es, Bruder, dass ich Herr in meinem Hause bin und in meiner Familie tun und lassen kann, was mir beliebt? Ist's also möglich, dass du dein ganzes Leben lang auf deine Doktoren und Apotheker versessen bleibst und der Natur und allen Menschen zum Trotz krank sein willst? Was willst du damit sagen, Bruder? Dass ich keinen Menschen kenne, der weniger krank ist als du. Und dass ich mir keine bessere Konstitution wünsche als die deinige. Weißt du denn nicht, Bruder, dass Herr... dass der Herr... Bourgogne. Weißt du denn nicht, Bruder, dass dieser Herr... Bourgogne. Dass mein Arzt mir versichert, ich wäre geliefert, wenn er sich nur 3 Tage lang nicht um mich kümmerte. Wenn du dich nicht vorsiehst, wird er sich so viel um dich kümmern, dass er dich in eine andere Welt schickt. Ich hätte dich gerne ein wenig aus deinem Irrtum gezogen und dich, was dieses Kapitel anlangt, zu deiner Unterhaltung einmal in eines der Molière'schen Lustspiele geführt. Dein Molière wäre mir gerade der Rechte mit seinen unverschämten Komödien. Ich finde es unerhört von ihm, sich über so brave Männer lustig machen zu wollen. Es sind ja nicht die Ärzte, über die... Wie darf solch ein vorwitziger Faselhans sich über... Konsultationen? Und Rezepte. Sich vergreifen und so ehrwürdige Personen auf sein Theater zu bringen. Wen soll er denn sonst aufs Theater bringen, als die verschiedenen Stände und Professionen der Menschen? Bringt man ja doch... Nun soll mich doch, hätte ich bald gesagt, der Teufel holen. Ich rächte mich an ihm. Ich verordnete ihm nicht das geringste Kliestier. Den kleinsten Aderlass. Du bist ja sehr ergrimmt gegen ihn. Er ist ein einfältiger Mensch. Einfältiger. Er wird schon noch klüger sein als... Es ist doch nicht gefährlich, sich totzustellen. Nein. Nein. Was könnte für Gefahr dabei sein? Falscher Text. Was? Auf die Bühne, los! Was für ein Doktor? Ein Doktor der Medizin. Ich brauche Madeleine. Ich muss mich mit ihr beraten. Helft mir. Das Parkett soll nicht lachen. Gleich. Meine Herrschaften, Herr de Molière kann nicht mehr weiterspielen. Die Vorstellung kann nicht zu Ende geführt werden. Das geht zurück! Wer kann sowas rufen? Schließ doch endlich den Vorhang! Meine Herrschaften! Nun hilft mir doch! Meine Herrschaften! Fahrt bitte nach Hause. Bei uns ist ein Unglück geschehen. Löscht die Lichter. Bouton schließt den Vorhang. Die Zuschauer verlassen den Saal. Molière wird hinausgetragen und die letzte Kerze erlischt. 4 Tage später wird Molière auf den Sankt-Josef-Friedhof gebracht und in der Abteilung für Selbstmörder und ungetaufte Kinder beigesetzt. Wer wird da begraben? Ein gewisser Molière. In der Kirche Saint-Eustache macht der Geistliche eine kurze Notiz, dass am 21. Februar 1673, einem Dienstag, der Tapezierer und königliche Kammerdiener Jean-Baptiste Poquelin beigesetzt wurde. In einer Kunstkopf-stereophonen Aufnahme hörten Sie Die Kabale der Scheinheiligen von Michail Bulgakov. Die Personen und ihre Darsteller waren Molière, Michael Gwistek, Madeleine, Jutta Wachowiak, Armand, Helga Pior, Lagrange, Dieter Wien, Moiron, Christian Grassow, Bouton, Helmut Müller-Lanko, Ludwig, Ezard Hausmann, Charon, Hanjo Hasse, Dorsini, Jörg Gutzun, Bruder Treue, Christoph Engel, Bruder Kraft, Joachim Tomaszewski, Narr, Edwin Marian. In weiteren Rollen wirkten mit Heide Kipp, Hans Oldenburger, Fred Ludwig, Michael Gerber, Lothar Schellhorn und andere. Schnitt Gabriela Neumann, Ton Eva Lau, Dramaturgie Ruth Hildebrandt, Musik Uwe Hilprecht, Regieassistenz Ingrid Krempel, Funkbearbeitung und Regie Werner Gruno. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1980.